Das ist ja wirklich ein dickes Ding. Der Bürgermeister will den Zoo schließen. Das lassen wir nicht zu, Kinder. Ah! Was ist denn das? Ah! Da! Guck doch mal, was ist denn da los in der Villa des Barons? Ah! Ah! Da! Hilfe! Ein Gorilla! Mann, Pinky. Ich bin's doch nur, Pinky. Als Gorilla verkleidet. Pinky? Alles klar? Ach so, du bist... Hast du mir einen Schreck eingejagt? Einen Schrecken jagst du mir ein. Was soll das denn sein, hä? Was ist das für eine Verkleidung? Sehe ich nicht toll aus? Was für ein Tier bist du denn? Ein Dudu. Dudu? Ein Dudu. Dudu. Ach, du, du. Ach, Quatsch. Von so einem Tier hat noch niemand was gehört. Jetzt schon. Oh Mann, Pinky. Ich werde deinetwegen noch mal wahnsinnig. Komm, Clown. Yo. Hey, da geh auf. Der passt. Ich hab doch gar nichts angefasst. Ach, du grüne Neune. Wie erklär ich's nur? Egal, wie du's machst, du hinterlässt eine Spur. Pinky? Ja, Hinky? Läuft doch prima unser Kuh, wa? Und wie?